Blut aussaugen, doch nun stehst du vor Gericht. Gnade kannst du nicht erwarten, Rache, ja, die schwörst du dir. Jahre musst du darauf warten, doch dann schlägst, dann schlägst du zu. Geboren, um zu hassen, leben, nein, das willst du nicht. Ach, nur mit denen, nein, die kannst du nicht lassen, die Menschheit schlägt dir ins Gesicht. Morden, doch was passiert nun? Wieder Ängste vor dem Morgen. Der Killer in dir ist sich nicht rot. Entscheidung, sie ist gefallen. Ein letzter Mord für Seelen ein. Man hört den Schrei und wieder hallen. Man sieht dich murmeln an einem Seil. Geboren, um zu hassen, leben, nein, das willst du nicht. Nein, die kannst du nicht lassen, die Menschheit schlägt dir ins Gesicht. Hass in deinen leeren Augen, Liebe, nein, die kennst du nicht. Ewig wirst du Blut aussaugen, doch nun stehst du vor Gericht. Gnade kannst du nicht erwarten, Rache, ja. Schwörst du dir, Jahre musst du darauf warten, doch dann schlägst du zu.